Mitbürgerinnen und Mitbürger. Liebe Österreicherinnen und Österreicher. Liebe Österreicherinnen und Österreicher. Guten Abend, liebe Österreicherinnen und Österreicher. 3, 2, 1. In der Bibel steht, dass am 8. Tage nach Jesu Geburt die Beschneidung erfolgte. Das heißt, das wäre dann morgen in der Früh. In der Früh feiern wir die Beschneidung Jesu. Die Römer haben die am 1. Jänner, und deswegen feiern wir den 1. Jänner als Jahreswechsel, einfach nur die neuen Ämter bezogen. Das heißt, ein neuer Konsul, ein neuer Prokonsul, ein neuer Prätor, Quästor und so weiter und so fort. Das eigentliche Jahr bei den Römern hat auch im Frühling begonnen, was ja viel mehr Sinn macht, weil da ist es schön und da fängt alles wieder von vorne an. Und irgendwie ist es halt einfach überhaupt nicht nachvollziehbar, warum wir in der kältesten Zeit des Jahres, in einer der kältesten Nächte des Jahres, betrunken durch die Stadt reisen müssen und anderen Betrunkenen ausweichen und die ganze Zeit schießt irgendjemand einen Schweizer Krocher durch die Gegend. Und so wirklich viel Spaß macht es nicht. Da lobe ich mir doch den Amerikaner, der für sein Feuerwerk den 4. Juli aussucht, was ja vom Klima her viel angenehmerer Zeitpunkt ist. Prinzipiell bin ich ja sowieso gegen diese depperte Silvesterkrocherei, kennt. Also das wäre mir ein Vergnügen, wenn das irgendjemand verbieten würde. Die Partei würde ich wahrscheinlich wählen. Aber sonst ist das Jahr 2017 für mich eigentlich ganz gemütlich gewesen und ich habe es sehr genossen. Ich habe eine lange Reise gemacht, ich habe geheiratet. Bin wieder auf meiner alten Wirkungsstätte. Alles eigentlich so, wie es sein sollte. Und im Vergleich zum letzten Jahr geht es mir richtig, richtig gut. Das Einzige, ich vermisse ein bisschen den Titus und die Biene, weil die habe ich jetzt schon sehr lange nicht mehr gesehen. Wir sehen uns überhaupt sehr wenig. Die ganze Zeit. Jetzt haben wir probiert, remote aufzunehmen und das hat auch nicht funktioniert. Aber auf was wir da drauf gekommen sind, ist, dass die Biene so richtig dickes Internet hat. Also so richtig monster, mega geiles Internet. Faktor 10 im Vergleich zum Titus und zu mir. Was mir jetzt natürlich dazu bringt, dass ich sage, ja, ich möchte auch so dickes Internet haben. Gell? Weil das hat schon, kann schon was. Die Biene drückt auf einen Knopf und dann ist es da. Die kennt Ladezeiten nicht. Das muss schon geil sein. Naja, aber ich glaube, da hat auch ihr Don Quixote da einiges dazu beigetragen, dass das ein tolles, schnelles Internet ist. Ja, das macht auf mich den Eindruck, dass er ebenso auf wenig Ladezeiten steht. Das neue Jahr beginnt morgen in der Früh und ich werde dann um 7.40 Uhr nach Wien fahren und dann den jetzt inzwischen, weil es schon das zweite Jahr hintereinander ist, traditionellen biofrische Bestellvorgang abschließen. Das heißt, ich werde mal Chicken Korma und ein Naanbrot bestellen, zusammen mit meiner Herzallerliebsten, und dann werden wir auf der Couch liegen, während alle anderen Menschen ihren Rausch ausschlafen, weil sie Glühwein, Bier, Sekt, Schnaps, was so fucking ever getrunken haben. Natürlich ist zu viel Essen schädlich, aber wir Österreicher neigen einmal zum Essen. Und die Feiertage sind halt dazu da, dass man sich etwas gehen lässt. Die Verwandten kommen auf Besuch, man selber macht Besuche. Ich würde Folgendes sagen. Man kann ohne weiteres zu den Feiertagen mal etwas, wie es so schön heißt, über die Schnur hauen und etwas mehr essen. Aber die nächsten Tage sollte man entweder mal ein, zwei Mahlzeiten ausfallen lassen oder an die frische Luft gehen, vor allen Dingen Bewegung machen. Dann kompensiert sich das. Wenn Julius Caesar sagt in Shakespeare, das Drama, lasst wohlbeleibte Männer um mich sein. Er weiß schon warum. Wohlbeleibte Männer sind friedlicher. Wir werden ganz gemütlich um 10 Uhr wahrscheinlich schon schlafen gehen. Aber es gibt halt einfach nichts zu feiern. Was soll ich sagen? Yay, wir haben 2017 überlebt. Wir freuen uns jetzt auf 2018. Ich verstehe es irgendwie nicht. Es gibt so viele geile Dinge, die man feiern könnte. Aber ich habe heute in der Früh in der Zeitung gelesen, dass in den 1970er Jahren haben 2/3 der Weltbevölkerung in absoluter Armut gelebt. Und jetzt sind es 10%. Das ist schon arg, wenn du dir überlegst. Von 1970 bis heute sind knappe 50 Jahre, haben wir von 60% auf 10% reduzieren können. Und trotzdem glauben wir, dass die Welt ganz schier und grausig und schlecht ist, was ja wahrscheinlicher ist. Lokal begrenzt, im Großen und Ganzen geht es uns, glaube ich, gut. Die Frage ist, wie lange wird es uns noch gut gehen? Ich fürchte mir vor zwei großen Dingen. Zum einen vom Klimawandel, wobei ich noch immer ein bisschen die Hoffnung habe, dass dann bei mir daheim ein bisschen mehr Toskana-Feeling einkehren wird, was aber wahrscheinlich sehr vergebens ist, die Hoffnung. Vom Klimawandel fürchte ich mich ein bisschen und davor, dass wir an einem Schnupfen sterben, weil die Antibiotika nicht mehr funktionieren. Aber wir müssen ja unbedingt über sowas unsere Kühe damit füttern, damit das Rindfleisch billiger wird. Was ich nicht verstehe. Ich verstehe die Menschen nicht, die sich für 800 Euro einen Griller kaufen und dann Fleisch für 1 Euro das Kilo auferlegen. I don't fucking get it. Irgendwie müssen wir die Welt ja zugrunde richten. Gönns. Ja, genau, KC. Der KC hat heuer dieses unglaublich, aber wir waren schon im November, waren wir schon richtig gut und Zweiter. Mal ganz abgesehen davon, dass die Vienna Capitals die Meisterschaft schon wieder dominieren und alle an die Wand spielen im Großen und Ganzen. Aber wenn die Dezember-Tabelle jetzt Red Bull Salzburg vorne sieht, KC ist trotzdem overall Zweiter. Und wir können auch sagen, warum. Wir gewinnen auf einmal gegen die kleinen Vereine, gegen die wir früher immer verloren haben. Dafür verlieren wir gegen die großen Vereine, gegen die wir früher immer gewonnen haben. Das einzige Ding ist halt, es gibt viel mehr kleine Vereine als große. Ergo dessen auch viel mehr Punkte zu holen, wenn man gegen die kleinen gewinnt. Der Weg stimmt, wir spielen oft mit nur 5 Legionären, was daran liegt, dass die ganze Zeit alle irgendwie verletzt sind, was halt cool ist. Auf der anderen Seite sind unsere Neuzugänge nicht unbedingt die Bombenkracher, wie sie es bei anderen Vereinen halt sind, aber was soll's. Vielleicht kommen sie noch, vielleicht kriegen sie eine neue Chance im zweiten Jahr, vielleicht zünden sie jetzt auf einmal in die Playoffs ihre Turbos. Das wäre ja auch KC-konform. Die Frage ist jetzt, interessiert das irgendjemanden? Vielleicht sollt ihr einfach einen Eishockey-Podcast anfangen, separat mit jemand anders. Heute war Winterwander, wunderschön, strahlend blauer Sonnenschein. Wir sind sehr spät aufgefahren. Wir waren erst um 10 Uhr oben und sind halt spazieren gewesen. Mein Cousin und mein Vater haben sich die Schlittschuhe aufgeschnallt und wir sind dann eine Stunde spazieren gewesen und dann sind wir wieder zurückgegangen und dann sind uns richtig viele Menschen entgegengekommen. Also es war echt viel los. Sehr viele Einheimische, sehr viele Devisenbringer, wie ich netterweise Menschen nenne, die uns ihre wertvollen niederländischen, deutschen Euros nach Oberkärnten bringen, weil diese arme, gebeutelte Region jeden Groschen brauchen kann. Also wie gesagt, wunderschön, da weisen sie auch im Winter. Gestern Vormittag war ich in der Trautalperle, das ist das Hallenbad zum Spital und das ist total gut, das ist total schön. Und zwar jetzt nicht so billig, wie es in Wien ist, aber dafür viel mehr Platz und viel größer und natürlich auch viel bessere Aussicht. Ja, Skifahren war ich natürlich nicht, weil sonst schaust du ihn einmal. Ich sehe das gar nicht ein, warum ich meine Gesundheit gefährden sollte, weil irgendwelche offen gerade auf die Schnelle gelernt, nicht einmal gelernt haben, Ski zu fahren, sondern einfach so eine Carving-Kurzski umgeschnallt kriegen und dann die Piste hinunterdüsen mit ihren Jagertee-Rausch. Das geht in meinen Augen gar nicht. Ich habe noch als kleines Kind gelernt, mit langen Ski zu fahren. Ich kann Stockeinsatz und Kurve in alle Richtungen. Ich bin ja richtig guter Skifahrer gewesen. Und ich weiß die Herausforderungen des Skifahrens. Früher war alles immer besser. Sogar die Zukunft. Kulinarisch, was ist noch passiert alles bei mir? Ich bin natürlich als altes Bauernkind, das ich bin, hat es bei uns heuer zu Weihnachten, wie jedes Jahr, traditionellerweise Würsteln geben. Es gibt Frankfurter Würste, möchte ich jetzt in dem Fall sagen, die besten Frankfurter der Welt macht der Fleischhockermeister Heizmann aus Seeboden. Ich bin gern bereit, diese Aussage mit Kostproben den Beweis anzutreten, dass das wirklich stimmt, dass das echt die besten Frankfurter auf der ganzen Welt sind. Leberkäs, ist okay, Frankfurter sind unbesiegbar. Dazu gibt es traditionellerweise eigentlich immer Erdäpfelsauce, das kann man sich so vorstellen, ein bisschen dickere Erdäpfelsuppen mit Essig drinnen. Heuer aber nicht, weil der Vater gesagt hat, der redet zurück. Und meine Schwester ganz froh, dass er es ja nicht machen hat müssen. So sterben Traditionen, gell? Man vergisst irgendwann einmal oder hat einmal ein Jahr lang keine Lust und das war's dann. 25. Dezember ist wieder gleich geblieben, es hat die Weißwurst gegeben. Das klingt jetzt dann zwar wie bayerisches Traditionsessen, ist aber in Wirklichkeit eigentlich ein Fleischauflauf mit verschiedenen Innereien. Also du nimmst Herz, Lunge, Leber und Schopfbraten vom Schwein, verschierst es durch mit Gewürzen und Reis und das wird dann in einer Reihen, also in einer Kasserole, sagt, glaube ich, der Mann von Welt und die Frau von Welt, im Backrohr gebraten. Und das ist eigentlich was ziemlich Geiles, ein bisschen deftig, aber ganz gut, mit sauren Rüben. Ein exquisites Gericht wird es aber, was ist die Frage, wie lange es gibt, weil es immer schwerer wird, Herz, Lunge und Leber. Leber geht noch, aber Herz, Lunge ist gar nicht so leicht aufzutreiben. Naja, Kekse natürlich, 21 Sorten oder weiß ich wie viel, also 20 plus hat meine Mutter wieder gemacht. Sie ist Pensionistin und sie genießt es, macht ihr sehr viel Spaß. Ich finde es voll geil, weil es gibt total tolle. Meine diesjährigen Lieblingskekse sind die Orangen-Dukaten gewesen. Das sind zwei Kekshälften in der Mitte. Also das ist nicht so dieser klassische Mürbteig-Keks. Es ist irgendwie ein bisschen speziellerer, aber jetzt nichts Ausgefalleneres. Und in der Mitte ist gehäckseltes, klein, ganz klein geschnittenes Zitronat Aranzani. Diese Dings, man weiß, wovon ich spreche. Und dann in Schokolade getunkelte, ziemlich geile Scheiße. Was ich auch super geil finde, sind Husarenkrapfen, Schokoküchlein, Vanillekipferl brauche ich jetzt nicht, wobei meine Schwiegermama ziemlich gute macht. Ich finde die ganz okay, ganz, ganz geil eigentlich. Aber ich bin nie der große Vanillekipferl-Fan gewesen. Also das muss man leider dazu sagen. Was auch sehr geil ist, meine Mutter macht Salbei-Kekse. Also die sind pikant mit Salbei und Marille drinnen. Salzige Kekse, voll geil. Wirklich geil. Und natürlich die Klassiker Schokobusseln, Kokosbusseln und Hausfreund und Florentiner. Anisbögen, ach sehr gut, ist mehr oder weniger gewesen. Heute, Silvester, gibt es natürlich Linsen, weil ein Linsensalat, weil wir mit Geld haben, Fisch, weil man will, also Linsensalat ist, wenn man Linsen isst am 31., dann hat man im nächsten Jahr viel Geld, weil die Linsen die Form von Münzen haben. Münzen ist ja praktisch das Gleiche. Und Fisch gibt es auch, weil der Fisch zielstrebig nach vorne schwimmt. Und, genau, ein Käsefondue. Sehr geil, auf das freue ich mich auch schon. Mit Kirschwasser drinnen, ja. Und dann werden wir noch eine Runde Karten spielen und dann ist es auch schon wieder vorbei. Um 10 Uhr gehen wir schlafen und hoffen, dass wir nicht zu früh aufgeweckt werden. Ja, also ich habe jetzt an meinem Auftrag, bin ich nachgekommen, dem Titus Feuerfuchs 15 Minuten in ein Mikrofon zu quatschen. Ich hoffe, dass die Qualität halbwegs passt. Ich habe keine Lust, das Ganze noch einmal zu machen. Dann ist halt leider wieder ein Rausch flimmern drauf. Inzwischen bin ich einfach nur frustriert, ob meiner eigenen Unfähigkeit, Podcasts remote aufzunehmen. Das Tragischste eigentlich ist ja, dass ich jetzt im März irgendwann einmal einen Workshop halten muss, How to Podcast. Ja, unter den Blinden ist der einjährige König und unter den Unfähigen ist der Hansi der Podcast-Workshop-Halter. Tragisch aber wahr. Ja, ich wünsche euch allen ein schönes neues Jahr. Du heißt Helvi, das türkisches Anschgott, das kraft dahin! Scheiß Dänen. Wir sind eure Kuh, aber die Vierhörer drauf! Mit eurem Scheißgeschwätz habt ihr uns 400 schmerzvolle Jahre lang hingehalten. Hat er das gerimmelt, ja? Der hat er das Helvi, das Danskaritschki! Wie ich dieses merkwürdige Volk verabscheue. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, hier spricht Titus vom Fetzenschädel-Podcast. Ich spreche zu euch in einer sehr, sehr dunklen Zeit. Die Sonne geht schnell unter, geht spät auf. Und manch einer hat einen Verlust zu beklagen, womöglich sogar für immer. Ja, und für diesen Fall gibt es die Bestattung.at-Team, die Firma Pax Bestattung mit diesem wunderbaren Song. Sobald man die Webseite öffnet, hört man das. Das ist natürlich Kalkül, ganz einfühlsame Musik. Der Hinterbliebene sucht im Internet und kommt auf diese Seite und hält erstmal inne und weiß, er ist angekommen. Die Zeit ist ja ziemlich schnell vergangen. Die Zeit hat sich beeilt, wie Olli Schulz immer sagt. Alles geht schneller, schneller, schneller. Wir leben in einem Zentrum der Beschleunigung. Das war eine Linie Speed, damit es noch schneller geht. Nein, tatsächlich ist es so, dass sogar auch Schweigeminuten immer kürzer dauern. Die dauert dann mitunter nur eine halbe Minute oder wer weiß, vielleicht sogar 20 Sekunden. Vielleicht erzähle ich ein bisschen was von Silvester. Ich hatte ja den Silvesterlauf gegen Mittag absolviert am 31.12., wie ich das jedes Jahr mache, um dann ins Flanagans zu gehen, um ein Kilkenny zu trinken und dann noch ein zweites und vielleicht sogar ein drittes und Fisch und Chips zu essen. Und am Abend war ich am Maria-Hilfer-Gürtel und dort habe ich erfahren, dass in Zukunft in der EU das Bleigießen nicht mehr vorkommen wird, weil Blei verboten wird. Die Substanz, die früher so allgegenwärtig war, wird aus dem Verkehr gezogen, weil es hochgradig gesundheitsschädlich ist. Und deswegen wird das Bleigießen demnächst zu einem Wachsgießen degradiert. Andere Teile der Industrie sind schon vorgezogen, beispielsweise die Erzeugnisse der Firma Smith & Wesson, Glock oder der Frau Beretta, die alle füllen ihre Patronen schon, ihr Schießpulver schon in Messingpatronen, weil natürlich auch die schon relativ früh erkannt haben, das waren Vorreiter, dass Blei hochgradig tödlich ist. Vielleicht ein kurzer Blick zurück ins Jahr 2017. Ich hatte ganz lange, lange, lange Zeit kein Konzert des Jahres, bis ich dann in die grelle Forelle gegangen bin, das erste Mal im Leben, und mir die deutsch-amerikanische Freundschaft angesehen habe. Und der Sänger der Band, Ich muss mal Delegados, heißt der, glaube ich. Delegados. Ja, was weiß ich. Jedenfalls der mit portugiesischem Background hat gesagt, hallo Jungs und Mädchen. Und immer wenn er das Publikum adressiert hat, hat er Jungs und Mädchen gesagt. Und ich habe später dann mir ein Konzert im Hammersmith, Odeon ist das, hat das stattgefunden in England, angesehen. Und da hat er auch gesagt, hallo liebe englische Jungs und Mädchen. Und das Konzert war super, weil das sind nur zwei Personen. Der Sound ist sehr, sehr minimalistisch. Sehr, sehr manisch also. Und der Schlagzeuger ist halt wirklich ein guter Schlagzeuger. Und der hat auch sehr, sehr exakt gespielt. Der Sänger hat getobt und herumgewütet. Die Texte sind auch sehr, sehr minimalistisch. Und das Wichtigste, das Herzstück des Sounds von Duff ist, kommt eigentlich aus der Festplatte und ist auch minimalistisch und hat unheimlich faszinierende Melodien. Aber um nochmal zurückzugehen zu der neuesten Erkenntnis, dass Blei so schädlich ist, dass man es verbieten muss. Es ist halt, das sind die Leuchte der Zeit, dass sich wissenschaftliche Erkenntnisse stets erneuern, verändern. Beispielsweise ist man ganz lange davon ausgegangen, dass Vollkornprodukte für Babys extrem schlecht sind. Die werden total blader angeblich. All das ist jetzt mittlerweile schon wieder verworfen worden. Das Brutale ist natürlich, dass man solche Geschichten in der Volksschule hört, als Schüler, sich natürlich merkt für später. Und jetzt, wo man das hoch altklug jungen Müttern erzählt, sagen die, dass es gar nicht mehr so ist. Gegenwärtig bin ich, wie scheint, sehr, sehr gut mit Arbeit zu gedeckt. Ich soll etwas für die Uni abgeben. Es geht um Crossdressing, um Gender Studies. Ich dachte, ich bin ein extra Experte im Bereich Gender Studies, aber dem scheint nicht zu sein. Ich muss da ganz viel lesen, habe aber keinen Bock, was zu lesen. Vielleicht werde ich auch imposen. Das ist ja etwas, was der Hans Hartkern auch ab und zu macht, oder nicht? Ich weiß es nicht so genau, aber er hat mal irgendwas davon gesagt. Also nur so tun, als ob. Unser Notenbank-Chef Novotny möchte den Bitcoin besteuern. Mehrwertsteuer, weil das ja ein Spekulationsobjekt ist. Das wird damit begründet, dass es um Weihnachten herum auf $20,000 gestiegen ist, um nachher auf $11,000 zu fallen und dann wieder zurückgekommen ist auf $15,000. Wer ein bisschen länger in die Zeit zurückschaut, der merkt, dass es eine stetige Aufwärtsbewegung mit Korrekturen ist. Diese Korrekturen werden eben immer größer, dass natürlich Bitcoin in erster Linie, aber auch andere Kryptowährungen dazu prädestiniert sind, nicht von einem Staat kontrolliert zu werden, ist eine andere, steht auf einem anderen Blatt. Wenn ich Bitcoin geregelt umfällt, also nicht bei einem ATM-Automaten, der beim Schuhservice-Dienst oder beim Schlüsseldienst steht, dann habe ich zwar einen besseren Kurs oder den Kurs, den ich will und nicht der gerade an dem Augenblick ist, wo ich meine Scheine da reindrücke, sondern ich muss auch meine eigentliche Identität einen sogenannten Money Agent preisgeben. Das heißt, wenn ich ein Konto bei Coinbase eröffne, dann muss ich ohnehin in dem Schritt, wo ich mein Fiat-Geld in Kryptogeld umwandle, muss ich ohnehin meine Identität preisgeben. So gesehen ist es ja ein relativer Schwachsinn, weil würde ich meine ganzen Krypto-Coins verkaufen, auf Coinbase auf Euro tauschen und die dann wieder auf mein Girokonto überweisen, dann wäre das offensichtlich. Ich meine, ob ich es dann versteuere oder nicht, das läge bei mir, aber das ist ja bei anderen Geschäften auch nicht anders. Immerhin, der EuGH hat gesprochen, 2015, dass gesetzliche Zahlungsmittel, die zu Bitcoin umgetauscht werden und umgekehrt, ist dies nach Rechtsprechung des EuGHs eine steuerfreie Tätigkeit. Wie sieht es da mit Spekulationsgewinnen aus? Das wäre nun interessant. Ein für mich sehr, sehr zentrales Silvesterthema ist Fernsehen. Silvester bedeutet ja für mich auch Geburtstag und deswegen habe ich sehr, sehr detaillierte Erinnerungen. Und es gab in meiner Jugendzeit einen Film, der immer wieder zu Silvester am Nachmittag gespielt wurde. Der heißt Eine total, total verrückte Welt und es geht um einen Geldschatz, den ein Räuber unter einem gigantischen W vergraben hat und dieser Räuber sitzt im Gefängnis, sagt aber nicht, wo er das Geld versteckt hat und wie er entlassen wird, hat er dann auf einer Kurvenstraße einen Verkehrsunfall und den Leuten, die zur Unfallstelle kommen, erzählt er im Bewusstsein, dass er gerade seine letzten Momente erlebt, dass er das Geld unter einem großen W vergraben hat. Und die Leute, die das hören, erzählen natürlich nichts der Polizei, die ihm auch wieder auf den Fersen ist, und fahren erstmal am Highway weiter. Und nach entwickelt sich eine Raserei dadurch. Die Leute, plötzlich steigt einer aufs Gas und der nächste steigt aufs Gas. Und es wird zu einer wilden Verfolgungskomödie. Eine turbulente Schatzsuche, zuerst in Form eines Straßenrennens, dann kommen Flugzeuge zum Einsatz. Konkurrenten versuchen sich auszutricksen und friedliche Zeitgenossen werden zu raffgierigen Monstern. Sogar der Captain von der Kriminalpolizei zeigt langsam Anzeichen von Wahnsinn und später Korruptheit. Der Film hatte zunächst eine Länge von 210 Minuten, wurde aber nach und nach kürzer, weil sich die Leute wahrscheinlich viel zu schnell langweilen durch. Ich war ja dieses Jahr wieder am Ring zu Silvester, den Silvesterlauf, gegen Mittag. Und dieses Mal ist es mir echt schwer gefallen. Ich hatte zwar mehr Gepäck dabei als sonst, aber trotzdem, ich war sehr, sehr müde und verschwitzt. Und naja, ich bin ja nicht der Jüngste, ne? Also lange dauert es nicht, dass ich Elvis Presley auf ewig einholen werde. An Jahren und nicht an Kilos. Vielleicht sollte ich mehr Nachmittagsschläfe wieder einbauen. Das ist ja sehr, sehr gut für die Psyche. Das Essen in Kurzform, die erwähnten Fisch und Chips, dann einen Hirsch und natürlich Fisch, irgendwas Salzwasserfischiges. Ich habe mir neulich im Bierlabers in der Guppendorfer Straße ein Bamberger Spezialbier gekauft. Ein Rauchbier, Brauerei Heller Bamberg. Der erste Schluck ist ein bisschen komisch, aber dann hat er echt was. Wir hatten früher mal eine Räucherei einmal im Jahr. Das hat so ausgesehen, dass der Papa, der in einer Ölfirma arbeitete, Ölfässer übereinander gestellt hat. Da waren Löcher gebohrt und da hat er dann mit Eisenstangen, dünne Eisenstangen durch, und da hat er dann die Selchspieße dran gehängt, und so wurden die geselcht. Und einmal musste ich als kleines Kind das beaufsichtigen, das Feuer, weil die Eltern irgendwo hingefahren sind, und ich habe so stark eingeheizt, damit das ja nicht ausgeht, dass nachher nur mehr ein Klumpen Rauch da an diesen Stangen gehangen sind, und da gab es ziemlich Stress vom Papa mit der Ankündigung, dass wir nie wieder selchen werden. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Ja, so, Hu oder Hopp, ich wünsche einen schönen Jänner und einen angenehmen Spätwinter. Und jetzt soll ich euch was erzählen. Ich habe den Auftrag bekommen, eine Viertelstunde alleinig zu reden. Und normalerweise ist alleinig reden gar kein Problem für mich. Aber wenn ich so den Auftrag kriege, dann stresst mich das schon ein bisschen. Dann habe ich mir gedacht, okay, was kann ich euch erzählen? Dann habe ich gedacht, Jahreswechsel, das hat immer so mit Träumen, Wünschen und Vorstellungen zu tun. Dann habe ich gedacht, eigentlich könnt ihr euch alle meine irren Träume erzählen, die ich so habe. Dann ist mir nichts mehr eingefallen. Das ist so, wie wenn man mich fragt, ob ich schon jemals was Cooles, Lustiges in meinem Leben erlebt habe. Da bin ich dann relativ überzeugt davon, dass ich noch nie was Lustiges erlebt habe und dass mein Leben voll fad ist. Das Gleiche ist, wenn man mit mir das Spiel spielt, wo man zwei Richtige sagen muss und auch Falsches. Also ich erzähle drei Geschichten über mich oder drei Sätze über mich, wo zwei davon stimmen und einer nicht. Und da fällt mir nie was ein. Nie irgendwie was Lustiges. Andere sagen, sie haben den Richard Gere in einem Hotel bedient. Sie haben andere wahnwitzige Sachen erlebt. Und ich glaube dann irgendwie, ich habe den ganzen Tag, mein ganzes Leben lang, 24 Stunden am Tag, nichts gemacht. Nichts Aufregendes. Und wenn ich dann in einer Runde sitze und irgendjemand gibt mir ein Stichwort, dann ist alles kein Problem. Dann erzähle ich die lustigsten Geschichten aus meinem Leben. Ich habe mit meinem Bruder in einer WG gewohnt, also ist der Traum wirklich lang her. Und das relativ neig. Und ich habe geträumt, dass der Peter, das ist mein Bruder, oder Öter, wie er seit neuestem heißt. Das ist aber eine andere Geschichte. Dass der sich ein Krokodil kauft. Und der überlegt sich, ob er sich ein kleineres oder ein größeres Krokodil kauft. Dann hat er sich irgendwann einmal herumentschieden, so viel Geld hat er nicht für ein großes, obwohl es jetzt schon ausgehen, aber dann kann er sich nur mehr einen kleinen Zaun dazu kaufen. Wenn er sich ein kleines Krokodil kauft, dann kann er sich einen größeren Zaun drum kaufen. Jetzt hat er aber gedacht, ein großes Krokodil ist schon cooler als ein kleines Krokodil. Also hat er sich das große gekauft. Dann ist sie aber leider nur mehr so ein 10 cm hoher Zaun ausgegangen, den er einfach relativ knapp ums Krokodil herum aufgestellt hat. Das Krokodil war so, ich schätze mal, 1,50 bis 2 Meter groß und hat dann diesen kleinen, so, das war so wie ein Playmobil-Zaun eigentlich, falls ihr den noch kennt oder wieder kennt oder wie auch immer, ist der rundherum gestanden. Und dann habe ich geträumt, dass mir das Krokodil, dieses geschissene Krokodil, die ganze Nacht in die Haxen gebissen hat. Eigentlich immer hinten so in die Fersen rein und in die Knöchel. Das war total ungut. Und dann bin ich in der Früh relativ krantig aufgewacht. Und in der WG haben wir gemeinsam gefrühstückt. Und ich habe nicht gewusst, aber ich habe irgendwie gewusst, ich mag den Peter jetzt nicht mehr so gern, wie ich ihn vorher gemengen habe. Und ich glaube, das hat er ein bisschen gespürt. Und irgendwann ist es mir dann eingefallen, was los war. Und ich habe ihm dann gesagt, du, mit dem geschissenen Krokodil. Und er hat halt keine Ahnung gehabt, was los ist. Das war der Traum. Und dann ist es eigentlich schon relativ am Schluss. Obwohl, ich erzähle ja, wie nenne ich den jetzt? Meine bessere Hälfte, dem erzähle ich ja. Oder dem besten Mann von allen, erzähle ich ja in der Früh manchmal die Träume. Aber so gern hört er die gar nicht. Und er findet es gar nicht so lustig wie ich. Ich traum nämlich die besten Filme, die besten Geschichten, super spannende Action, Komödien und sonst irgendwas. Und glaube immer, das ist super lustig. Ich habe übrigens auch, muss man dazu erwähnen, den allerbesten Actionfilm mit ein bisschen so einem Science-Fiction-Einschlag geträumt und habe mich am nächsten Tag nicht mehr erinnern können, nur, dass es der beste Actionfilm überhaupt war. Aber das ist auch schon wieder Jahre her. Und jetzt habe ich mir gestern so gedacht, ich muss euch Träume erzählen und habe herumgefragt, aber niemand kann sich mehr an meine Träume erinnern. Und ich mich selber auch nicht so gut. Jetzt hat mich das anscheinend ein bisschen gestresst und ich habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt in der Nacht von 30. auf 31. so viel traumen, dass das jetzt eine Viertelstunde füllt für euch. Und das muss der ultimative Traum werden. Was erstaunlicherweise relativ gut funktioniert hat, weil ich habe geträumt und jetzt weiß ich nicht mehr alles so genau, weil das ist immer voll schwierig mit den Träumen. Ich habe es eine Zeit lang gemacht, dass ich so ein Traumtagebuch schreibe, also dass ich immer in der Früh, wenn ich aufwache, kurz zusammenschreibe, wann ich was träume oder was ich kurz so in Stichworten, was ich geträumt habe und dann fällt es auch leichter mit der Zeit, sich an Träume zu erinnern. Und ich persönlich empfinde ja oder bin fest davon überzeugt, dass Träume zur Belustigung da sind. Ich glaube jetzt nicht an so Traumdeutungsgeschichten oder so, weil sonst hätte ich glaube ich ein Problem. Ich träume relativ oft, dass meine Zähne ausfallen und ich glaube, das ist irgendein sexuelles Problem. Laut Traumdeutung, keine Ahnung, hat mir irgendwer mal gesagt. Aber ich träume das öfter, dass meine Zähne ausfallen und sie fallen aus, während die zusammenbeißt. Das heißt, ich kann sie ja nicht ausspucken oder so, sondern das sind ganz viele Zähne einfach in meinem Mund und nach fallen sie mir aus. Es tut nicht irgendwie arg weh oder so, aber ich habe einfach Zähne in meinem Mund und das clasht so aufeinander und irgendwie, vielleicht ist es einfach nur deswegen, vielleicht tue ich in der Nacht Zähne knirschen und deswegen traue ich das, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Müsste man mal den besten Mann fragen, wie das genau ist und ob er mich hört, obwohl der macht im Schlafen andere laute Geräusche, der hört mich wahrscheinlich eh nicht. Und dann gibt es einen wiederkehrenden Traum, den ich immer wieder habe, wo ich mich eigentlich aber immer schlecht erinnern kann an den. Und das ist so, als, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein süßes Gebäck und das sind so wie dicke Baumnudeln, sind ineinander gewurzelt, so dass es eine Kugel ergibt. Und das Ganze ist, ich weiß nicht, was für ein Teig das ist, aber das sind diese Bandnudeln, die da ineinander gewurzelt sind und das wird dann mit Zucker bestäubt, mit so Staubzucker oben drüber. Ich habe das Ding noch nie gegessen, ich habe es nur in einer Bäckerei oder immer wieder mal gesehen, ich habe keine Ahnung, ob es das wirklich gibt, vielleicht gibt es das auch gar nicht, und ich bilde mir nur ein, ich habe es in einer Bäckerei gesehen. Also wenn ihr das wisst, bitte lasst es mir wissen, ob es sowas gibt und wie das heißt. Ich bilde mir ein, dass das Schneeball heißt, aber ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Und ich traum dann, dass ich auf so einer Kugel bin, relativ klein, auf einer Bahn von diesen fünf Bandnudelbahnen, die es da gibt. Und auf dieser Bahn kommt mir genau so eine Kugel, in ein bisschen kleiner, auf der ich eigentlich bin, entgegen. Das heißt, das ist so eine Unendlichkeitsgeschichte, wo vermutlich auf dieser Kugel, die mir entgegenkommt, wieder eine kleine Biene ist, die eine Kugel auf sich zukommen sieht. Und ich selbst bin auch auf einer Kugel, die riesengroß ist. Und dann gibt es wahrscheinlich noch eine größere, weil ich selbst bin wahrscheinlich auch eine Kugel, die auf eine kleine Biene zurollt. Dem Fall vielleicht ein bisschen eine größere Biene. Und es wird halt immer größer und ich durchschaue es nicht genau, wie es ist. Und das ist aber nicht aus Zucker oder so, sondern das ist so wie ein grauer Kaugummi. Und ich glaube, das ist ein bisschen eine Traumaaufarbeitung aus meiner Kindheit. Wie ich Mumps gehabt habe, habe ich so eine graue Paste, hat man mir die Mama auf dem Hals schmieren müssen, so Hals und Ohren dort und bei den Wangen. Und diese graue Paste hat so wie Kaugummi geklebt. Das war voll grausig, dass wir das da oben haben. Das war eigentlich war keine lustige Krankheit. Also kann ich nicht empfehlen, wenn man sich eine Kinderkrankheit aussucht, dann bitte nicht Mumps. Voll unlustig. Und das hat irgendwie ja diese Konsistenz, von dem diese graue Masse ist, eigentlich der, aus dem besteht dieser Schneeball. War das jetzt deutsch? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also das ist irgendwie der Traum, der immer wieder kommt, weiß ich aber auch nicht, warum, will ich ja eh nicht deuten, meistens finde ich ihn einfach nur faszinierend, weil ich jedes Mal draufkomme, so, wow, da ist noch eine kleinere Kugel und wow, da ist noch eine größere Kugel, also eh alles super spannend. So, und jetzt erzähle ich euch, was ich heute noch geträumt habe, oder ich schweife nochmal ab, das wissen wir noch nicht genau. Also es ist so, ich bin schlafen gegangen am 30. Dezember 2017 und habe ein bisschen Stress gehabt, weil ich mir gedacht habe, scheiße, ich weiß keine Träume mehr, die ich euch erzählen will. Und habe daraufhin geträumt, dass ich eine Schularbeit schreibe über Träume. Und ich habe schreiben, ich habe meine lustigsten Träume erzählen müssen. Und aufpasst haben, es war nicht so richtige Schule, das war eine Prüfung, wo eine wirklich wichtige Prüfung, die ich schaffen habe müssen. Und die Hauptdarsteller und Stellerinnen waren aus meiner Unterstufe mein Mathematik- und Physiklehrer, der Herr Raber, und meine Deutsch- und Englischlehrerin und Klassenvorständin, die Frau Baumgartner. Und die zwei haben mir mehr oder weniger zu verstehen gegeben, ich muss mir an diese Träume erinnern und muss die aufschreiben. Ja, man sieht vielleicht, dass es mir ein bisschen gestresst hat, diese ganze Sendung heute. Nachdem wir aber jetzt schon 11 Minuten 29 haben, bin ich total chillaxed, also alles kein Problem mehr. Und ich kann euch dann noch was erzählen. Oder nicht? Naja, wollt ihr es wissen? Was wünscht ihr euch für 2018? Habt ihr auch so lustige Träume? Für was glaubt ihr, sind Träume da? Und was träumt eigentlich der Herr Hartkern und der Herr Feuerfuchs? Und träumen die jemals vom gemeinsamen Podcasten? Haben sie da irgendwie lustige Träume? Ich glaube, ich habe von denen zwar noch nie geträumt. Kann mir aber auch nicht so genau erinnern. Naja, vielleicht sollte ich mir für 2018 vornehmen, dass ich wieder alles aufschreibe. Dann haben wir 2019 eine super coole Folge und nicht so eine halbwarme wie da jetzt da. Naja, jedenfalls wünsche ich euch alles Gute für 2018. Keine Ahnung, ob euch das eigentlich wichtig ist. So ein neues Jahr und so. In Wirklichkeit ist es eine Nacht wie jeder andere. Ich werde heute sowieso liegen gehen. Aber nur deswegen, weil wir morgen in der Früh bzw. in der Nacht noch Skifahren fahren werden. Und deswegen werden wir heute gemütlich ein Raclette essen. Wobei gemütlich beim Raclette sind zwei Wörter, die vielleicht nicht ganz gut zusammenpassen. Danach gibt es einen Obstsalat und vielleicht auch einen Sekt. Und ich glaube, ich werde Mitternacht einfach verschlafen. Ich wünsche euch, dass es entweder auch so ist oder so, wie ihr euch das wünscht. ein bisschen cooler, mit mehr Partei. Und ansonsten Bussi, Bussi, Liebe, Liebe, wir hören uns wieder.